Ich muss versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich muss diese verwirrenden Ereignisse der letzten zwei Tage... Ja, das ist nicht länger her. Mein Gott, ich muss das alles logisch ordnen. Kommen Sie doch auf, Baron. Ein bisschen Hausmusik in der Villa Bischof. Eugen wird sich freuen und ihn auch. Aber bitte auf keinen Fall ein Wort über den Zusammenbruch des Bankhauses Bergstein. Eugen hat nämlich sein ganzes Vermögen dort angelegt. So etwas muss man einem Freund schonend beibringen. Zwei Stunden später. Ja, ich bin doch hier im Haus. Eugen Bischof. Tot im Gartenpavillon erschossen. Selbstmord. Auftritt Dinas Bruder Felix. Als Racheengel. Dass Dina jetzt einem anderen gehört, das konnten Sie nicht ertragen, Baron. Ich habe Sie beobachtet und für mich stand fest. Ihr einziges Ziel war, diese Ehe von Eugen und Dina zu zerstören. Aber Sie haben Ihr Spiel verloren. Niemals wird meine Schwester einen Mann in ihrer Nähe dulden, der den Tod ihres Gatten auf dem Gewissen hat. Als sich Eugen in den Pavillon zurückzog, sind Sie ihm heimlich gefolgt. Sie haben ihm hinterbracht, dass sein Geld verloren ist, und zwei Minuten später, wie Sie es erwartet hatten, fiel der tödliche Schuss. Ich habe den Pavillon nicht betreten. Gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf. Ihr Ehrenwort als Offizier? Sehr gut. Das vereinfacht die Sache erheblich. Der unbekannte Besucher hat nämlich einen Gegenstand am Tatort vergessen. Als wir in den Pavillon kamen, lag auf dem Tisch das hier. Ja, die Pfeife, die Sie in der Hand haben, Felix, ist mein Eigentum. Damit wäre die Sache wohl klar. Ich werde also nach Ablauf dieser Woche das Ehrengericht Ihres Regiments von der Affäre informieren. Ich denke aber, ein Offizier wird das sicher auf seine Weise regeln können. Du tust dem Baron Unrecht, Felix. Er hat mit dem Mord so wenig zu tun wie du und ich. Waldemar Sollgrub, der Ingenieur, mein selbsternannter Ehrenretter. Ein Mann der neuen Zeit, optimistisch, selbstbewusst und auch mit einer schwachen Stelle. Da lagen sie dann eines Morgens 500 oder mehr. Eine ganze Schützenkette mit verbrannten Händen und verzerrten gelben Gesichtern. Teuflisch. Hochspannungsstrom. 1200 Volt. Gute Arbeit. Meine Arbeit. Es war Krieg. Verstehen Sie? Die Umstände von Eugen Bischofs Tod, die erinnern Sollgrub an andere mysteriöse Selbstmorde in der Wiener Gesellschaft. Erst der junge Maler, dann sein Bruder, dann Eugen. Immer hatte sich das Opfer zurückgezogen, die Tür versperrt. Dann hörte man Schreie und Lärm, wie von einem Kampf. Und kurz darauf einen Schuss oder ein Fenstersturz. Bei dem jungen Maler ging das so schnell, dass er nicht einmal Zeit fand, seinen Revolver zu laden. Und auf dem Schreibtisch lag noch seine brennende Zigarette, als man die Tür aufbrach. Sollgrub findet Spuren, die seiner Meinung nach zu einem geheimnisvollen Mörder führen, der seine Opfer aus der Ferne zum Selbstmord zwingen kann. Er muss Italiener sein, ein unförmig dickes Monstrum, möglicherweise sogar gelähmt. Wir wissen auch, Eugen war in dieser Wohnung, wo alle Fäden zusammenlaufen, bei diesem Antiquitätensammler, dem Herrn Albarache. Wenn wir uns nicht beeilen, wird der Mörder wieder zuschlagen. Leider sieht es im Augenblick so aus, als hätte Sollgrub mit dieser Prophezeiung recht behalten. Verwirrung. Mhm. Abschied für immer. Bitte? Asternstrauß, das sind Malereien von Leopoldine Teichmann. Aha. Ich wäre wohl lieber Künstlerin geworden als Pharmazeutin. Ja, aber das Talent scheint nicht ausgereicht zu haben. Ja, nichts. Nicht den geringsten Anhaltspunkt. Jetzt hören Sie doch endlich auf, fremde Zimmer zu durchwühlen, Ingenieur. Das ist ja sehr pietätlos, während die Eigentümerin mit dem Tode ringt. Das war auch kein Unfall. Gift. Ausgeschlossen, dass sie sich selbst vergriffen hat. Eine Pharmazeutin muss das sofort am Geruch erkennen. Sie sind auf dem falschen Weg. Ihr Monstrum existiert nicht, hat niemals existiert. Es ist das Ergebnis einer irrigen Schlussfolgerung, ein Hirngespinst. Heute Nachmittag in der Wohnung dieses Antiquitätenhändlers, dieses Herrn Albarachi. Niemanden haben Sie gefunden, niemanden. Ich habe ihn nicht gefunden, das ist wahr. Aber nur, weil ich mir ein falsches Bild von ihm gemacht habe. Irgendwo in meiner Überlegung steckt ein Denkfehler. Aber der Mörder kann seine Wohnung nicht verlassen haben. Und ich werde ihn finden. Seien Sie sich dessen bewusst. Das ist doch Unsinn. Alles, was wir tun können, ist, auf Felix einzuwirken. Aussichtslos. Lassen Sie mir Zeit. Zeit lassen, Doktor. Sind Sie denn blind? Sehen Sie nicht, wie der Baron da sitzt und schweigt? Als würde ihn das alles nicht angehen. Er wird tun, was Felix von ihm erwartet. Bevor er ein Ehrengerichtsverfahren gegen sich zulässt, wird er sich lieber umbringen, vielleicht morgen, vielleicht heute Nacht noch. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich den wahren Mörder finden. Und ich werde ihn finden. Verlassen Sie sich darauf. Und wenn ich Ihnen nun sage, dass Felix im Recht ist, dass ich wirklich bei Eugen im Pavillon war, und während ich gemütlich meine Pfeife rauchte, habe ich ihm erzählt, dass sein Vermögen verloren ist. In der Hoffnung, dass er sich dann umbringen wird. Und Dina endlich wieder frei ist für mich. Baron. Das könnte Ihnen so passen. Sie bilden sich doch nicht ein, dass Sie mich irreführen können. Ruhig, man öffnet die Wohnungstür. Wenn das der Cousin von Fräulein Teichmann ist, lassen Sie mir die Führung des Gesprächs. Ich habe ihm gesagt, wir sind Berichterstatter der Lokalkorrespondenz. Oh, grüße Gott, Herr Kasarek. Ah, der Herr Redakteur. Das hier sind ebenfalls Kollegen von der Zeitung. Grüß Gott. Grüße Gott, guten Tag. Herr Kasarek, wie steht es mit Ihrer Cousine? Was sagen die Ärzte? Bedenklich. Leider, sehr, sehr bedenklich. Man versucht es jetzt mit Chlorethyl. Sie ist immer noch ohne Bewusstsein. Der Herr Professor meint auch, also, außer wenn ein Wunder geschieht, dann... Das tut mir leid. Aber es ist doch auch nicht zu begreifen. Mein gesundes, junges Mädel und auf einmal nimmt die Gift. Eingesperrt hat sie sich und dann hört die Haushälterin sie schreien. Ja, den Verlauf des Unglücks haben Sie mir ja schon am Telefon erzählt. Hat Ihre Cousine in der letzten Zeit irgendwann einmal... vom jüngsten Gericht gesprochen. Freilich, das war kurios. Aber woher wissen Sie? Wann war das und in welchem Zusammenhang? Das war vorigen Donnerstag. Ja, vorigen Donnerstag war es. Mit ihrem Verlobten. Na, da hat sie halt wieder einmal davon geredet. Die Apotheke freut sie nicht und sie will zur Kunst zurück. Und er, statt dass er sie reden lässt, fängt er den Streit mit ihr an. Und hält ihr vor, dass sie doch eh schon zweimal ausgestellt hat und nichts verkauft. Ja. Und da sagt die Poldi, das wird sich jetzt ändern, ja. Denn sie wird jetzt bessere Arbeit machen. Ja, und wie er fragt, wie denn das jetzt auf einmal gehen soll, da sagt sie, der Meister des jüngsten Tages wird es mir zeigen. Der Meister des jüngsten Tages? Ja. Wer ist denn das? Kennen Sie den? Nein, den kenne ich nicht. Doktor, dass der Mörder es gerade auf die Künstler abgesehen hat, ist uns ja wohl bekannt. Mhm. Auch der Köder scheint mir klar. Trotzdem sind mir seine Motive ein Rätsel. Was bezweckt er mit seiner Tafelage? Was meinen Sie für einen Mörder? Nein, nichts von Bedeutung. Aber was ist weiter passiert mit Ihrer Cousine? Ja, weiter. Also, tags darauf ist dann die Poldi mit einem fremden Herrn nach Hause gekommen. Ja? Also, ich habe mich gefragt, ob das dann vielleicht der Meister... Wie sah der aus? Ein großer, starker Herr, glatt rasiert, Nicht mehr der Jüngste, aber schon das, was man einen gut aussehenden Herrn nennt. Also, wenn nicht der Verlobte gewesen wäre von der Poldi. Eugen Bischof! Erzählen Sie weiter, Herr Kasarek. Die Poldi hat ihn mir leider auch gar nicht vorgestellt. Na, und wie ich dann nach einer halben Stunde zu ihr ins Zimmer schaue, da ist der Herr schon wieder fort. Na, und ich sag noch zu ihr, du, der Herr, schau, der hat ja ein Buch hier vergessen. Kommt denn der wieder? Ein Buch? Kann ich das sehen? Das ist ein italienisches Wörterbuch. Na, Doktor, wir hatten nun recht behalten. Dieses Buch hat Eugen bei sich getragen, um sich mit unserem Mörder verständigen zu können. Um ihn zu verstehen. Was sagen Sie? Vittulo Mangold. Enzyklopädisches Wörterbuch der italienischen Sprache. Gehen Sie, Herr Doktor. Danke. Fällt Ihnen nichts auf? Herr Kasarek, Sie haben den Herrn kommen sehen. Ja. Sind Sie sicher, dass er nicht ein zweites Buch bei sich gehabt hat? Nein, nur das eine. Also das weiß ich bestimmt. Sehen Sie, Doktor, es ist ein italienisch-deutsches Wörterbuch. Den deutsch-italienischen Teil hat Eugen nicht gebraucht. Das heißt, der Mörder spricht, das Opfer schweigt und hört zu. Herr Redakteur, ich verstehe jetzt nicht ganz... Ich hab's. Meine Herren, wir können jetzt gehen. Herr Kasserek, ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Sulkrupp, wo sind Sie? Hier. In dieser infernalischen Nebel. Wo denn, woher kommt so plötzlich? Gibt es denn keine Gaslaternen in der Straße? Baron, Freiherr von Josch, der Meister des jüngsten Tages ruft Sie. Ja, bin ja da. Wusste ich doch, dass Sie mir nicht davonlaufen. Sie brauchen mich, auch wenn Ihnen das nicht gefällt. Also, gehen wir. Ja. Und wohin, wenn ich fragen darf? Nur noch eine kleine Auskunft holen. Wollen Sie etwa heute noch einmal in die Wohnung des Herrn Al-Barachi, wo sich Ihrer Meinung nach der Mörder versteckt hält? Nein, dafür ist das jetzt zu spät. Den bekomme ich morgen. Sie glauben also immer noch? Ich weiß es. Ein Monstrum für wahr. Ich bin ihm eine halbe Stunde lang gegenüber gesessen und habe ihn nicht erkannt. Verstehen Sie das, Baron? Nicht ein Wort. Das ist völlig überflüssig, dass Sie nicht verstehen. Morgen erkläre ich Ihnen alles. Sie sollen nur wissen, dass Ihre Sache mit Felix in Ordnung ist. Kein standesgemäßer Selbstmord, kein Kreuz hinter Ihrem Namen. Du bist ein Verbrecher, wirklich. Soweit verstehen Sie mich doch, oder? Ich liebe dich trotzdem. Baron? Warum bleiben Sie stehen? Nein, ich komme. Also, was haben Sie vor mit unserem Mörder? Morgen werde ich mich mit ihm unterhalten. Bitte? Ich werde das Experiment Eugen Bischofs wiederholen. So, ich verstehe zwar immer noch nichts, aber wenn ich das Wort Experiment höre, nun Gottes Willen, seien Sie vorsichtig. Schon gut, Doktor. Ich bin gewarnt und weiß, wovor ich mich zu hüten habe. Das Monstrum. Sie wissen ja, es mordet nicht, es zwingt zum Selbstmord. Das arme Mädchen, um dessen Leben heute Nacht die Ärzte kämpfen, soll sein letztes Opfer gewesen sein. Ich werde ihn vernichten. Bitte keine Selbstjustiz, Sulkrupp. Überlassen Sie das den Behörden. Wenn wir Beweise haben, wird man ihn verhaften. Verhaften! Einen Vampir, einen Toten, der sich immer wieder ins Leben drängt, in die Köpfe schleicht. Verhaften! Sulkrupp, ich rate Ihnen dringend, nehmen Sie ein Beruhigungspulver und gehen Sie schlafen. Dann reden wir morgen noch einmal darüber. Ja, wenn Sie mir es natürlich so dringend raten, werde ich vernünftig sein und mich heute nur in aller Vernünftigkeit betrinken. Ja, spotten Sie nur. Aber denken Sie daran. Ich darf mich verabschieden. Wollen Sie nicht auf ein Gläschen mitkommen? Danke, nein, ich muss morgen sehr früh ins Krankenhaus. Gute Nacht. Die Herren. Das ist doch etwas wie eine Auflehnung gegen das Schicksal. Das Unabänderliche. Ich werde Sie noch begleiten, Baron. Wenn Sie Glück haben, werden Sie heute noch eine interessante Bekanntschaft machen. Im Café Gulliver verkehrt mein Freund Pfisterer. Universalgelehrter, Maler, Artist, Barmixer, was Sie wollen. Und ein Virtuose in der Kunst, seine Gläubiger hinzuhalten. Und Josch, Baron, ich bin hier. Jetzt ist der Nebel wieder viel dichter geworden. fekete pajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog a kis megöreg. Hát ez is ilyen. Nem pfisztelet. Szevas, terminit. Ich arbeite. Und der Dissertation eines jungen Schwachkopfs, der nach dem Doktortitel giert. Ja, servus, Solgru. Grüß dich, Ilo. Na, willst du mir deinen Begleiter nicht vorstellen? Ist ein Freund von mir. Was für eine korrekte Verbeugung. Ova, ein Birnenkompott mit ekelhaft viel Saft und einen großen Mokka. Bis Mitternacht muss ich fertig sein. Lass mal sehen, was du da schreibst. Die Pektinsubstanzen und Ölglykoside als geschmacksgebende Bestandteile unserer Gartengemüse. Seit wann befasst du dich denn mit der Chemie? So viel wie die Herren von der Fakultät verstehen noch davon. Was ist los mit deinem Freund Solgrub? Ist dein Schild? Pfisterer, ich brauche eine Auskunft. Was sein muss, aber mach rasch. Der Knabe kommt in einer Stunde und holt sich sein Lebenswerk ab. Also. Gibt es einen Maler, den die Kunstgeschichte den Meister des jüngsten Tages nennt? Giovanni Simone Chigi, ein Schüler des Piero di Cosimo. Lebte wann? Um 1520 in Florenz, du Ignorant. 1520. Endete durch Selbstmord? Nein. Starb im Kloster der Seraphischen Brüder von den Sieben Schmerzen. In geistiger Umnachtung. Schaut aus wie ein Fremder in dieser Welt und sagt nichts. Wunderbar. Schaust du noch vor? Ich danke, nein. Na, mit deinem Danke ist mir nicht gedient. Hast du gehört, Solgrub? Deine Zeche werde ich bezahlen. Also, das ist doch ein Wort, ausgezeichnet. Geh deines Weges. Servus, schöner Unbekannter. Man verlangt nach meiner Kunst. Du bist immer noch da, Ingenieur. Ich hab schon längst bemerkt, dass du zu dem begüterten Teil der Menschheit übergelaufen bist. Pfui Teufel, mir aus den Augen! Herr Ober, zwei Punsch bitte. Geistiger Umnachtung. Ich habe den Krieg im Osten mitgemacht. Ich fürchte mich nicht vor seinem jüngsten Gericht. Morgen um 4 Baron komme ich zu Ihnen und werde alles aufklären. Wie viel Uhr ist es denn? 20 vor 4. Sag einmal, hat Dina für mich, ich meine, hat es einen Anruf gegeben, während ich spazieren war? Von einer Dame? Keinen. Wo ist denn mein Schlafmittel, Vinzenz? In der obersten Schublade, wie immer. Gestern habe ich noch ein Dutzend Packern zurück. Da ist es schon, danke. Da wird es wieder so aussehen, dass der ja noch nicht ist. Ja, stell lieber Gottfried, herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die Militärakademie. 6, 7... Gebrauchsanweisung für zerlegbare Rohrrücklauf, Schnellfeuergeschütze mit abnehmbarem Schutzschild. Dem fernen Freund in Liebe, Gabriele. Felix. Entschuldigen Sie, ich habe geklopft. Sie? Es kam keine Antwort. Ist Solgrub noch nicht da? Ja, der wird sicher gleich kommen. Beweisend für Ihre Unschuld, die er mir heute Morgen am Telefon versichert hat. Sie wollen auf ihn warten, bitte. Ja. Bitte. Danke. Ja, Solgrupp-System der Verteidigung baut ja, wie Sie wissen, auf der Tatsache auf, dass Eugen zwei Schüsse abgegeben hat. Einen auf sich selbst und vorher einen gegen ein unbekanntes Ziel. Ja, dafür gibt es aber eine ganz einfache Erklärung. Eugen hat seinen Revolver nie vorher benutzt. Darum hat er einen Probeschuss gegen die Wand abgegeben, bevor er die Waffe dann gegen sich selbst... Ja. Ja, was halten Sie davon? Dieses Foto, schauen Sie, da war ich gerade so alt wie Sie jetzt. Lieber Baron, Sie und ich, wir beide wissen doch ganz genau, wie sich die Sache in Wirklichkeit abgespielt hat. An diesem Abend im Pavillon. Sie waren bei Eugen. Sie haben ihm erzählt, dass sein Vermögen verloren ist und seine Karriere. Er hat sich dann selber erschossen. Aber trotzdem sind Sie sein Mörder. Das Bild wehrt sich, sehen Sie? Es kämpft gegen die Flammen, die es vernichten wollen. Sie machen Ordnung, ja, wie ich sehe. Aber das Feuer ist stärker. Wie lange mag es her sein, seit ich Ihnen zum letzten Mal hier gegenüber saß? Sie erinnern sich? Ja, ja, natürlich. Ja, ich war Freiwilliger in Ihrem Regiment. Ich glaube, ich kam zu Ihnen, weil ich Rat suchte. Ich hätte einen Freund gebraucht. Weg! Alles ins Feuer, Baron? Alles ins Feuer. Nichtigkeiten der Vergangenheit. Gut, sehr gut, ich verstehe. Kann ich Ihnen etwas anbieten, einen Sherry? Nein, nein, danke. Höchstens ein Glas Wasser. Oder vielleicht darf ich gleich das hier. Nein. Wie bitte? Nein, das ist ein Mittel. Ich leide in letzter Zeit etwas unter Schlaflosigkeit. Oh. Ja, das reicht. Das reicht für einen langen, sehr tiefen Schlaf. Ich kenne den Geruch. Ja, natürlich, Sie studieren ja Chemie. Und wie ist das nicht eine etwas trockene, seelenlose Angelegenheit? Nein, ganz im Gegenteil. Eine faszinierende Wissenschaft. In ihr könnte die Erfüllung aller Menschheitsträume liegen. Glück, Macht, sogar Frieden. Es ist die Wissenschaft der Zukunft. Ah, eine Einladung für den Hofball. Nehmen Sie es mir nicht übel, Baron, aber Sie kommen mir auch ein bisschen vor, fast wie ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit. Man ist ganz Äußerlichkeit, aber formvollendet. Man hat keine Moral, aber einen lächerlichen Ehrenkodex. Den Sie recht gut zu nützen wissen. Was verbrennen Sie denn jetzt? Eine Fotografie, die mir nichts mehr bedeutet. Das ist das Bild meiner Schwester. Sie sehen ihr sehr ähnlich, Felix. Wir sind uns sehr ähnlich. Ja. Und ob Sie es glauben oder nicht, auch ich habe mich immer auf sonderbare Weise zu Ihnen hingezogen gefühlt. Nein, Sympathie, das wäre wohl nicht das richtige Wort. Aber ich hasse Sie auch jetzt noch nicht. Trotzdem. Sie fragen sich, warum ich Sie trotz solcher Gefühle in diese Situation gebracht habe. Nun, man kann fasziniert sein von einer Wildkatze oder einem Edelmarder. Man kann von der Haltung und den Bewegungen solcher Geschöpfe bezaubert sein. Ja, und sie dennoch niederknallen, weil sie gefährlich sind. Es hat geläutet. Ja, das ist sicher unser Meisterdetektiv Solgrub mit neuen fantastischen Entdeckungen, die aber nichts an ihrem Entschluss ändern werden. Nicht wahr? Warum? Nein. Das ist nicht Solgrub. Ich bin eilig. Doktor, hat man Sie auch herbestellt? Nein, ich habe Sie aufgesucht, weil... Was ist mit Sollgrub? Sollgrub? Ja. Ja, soeben. Genau genommen um 2:30. Ich will gerade zu einem Patienten. Plötzlich läutet das Telefon. Doktor, um Himmels Willen, Doktor. Wer ist dort? Ruf ich. Zuerst erkannte ich seine Stimme nicht. Doktor Rasch, sagen Sie Felix. Was? Zurück, brüllt er. Und dann hörte ich gar nichts mehr. Nur ein Geräusch, als wäre ein Sessel umgestürzt. Ich rief noch ein paar Mal in den Hörer. Keine Antwort. Ich stürze hinunter, nehme einen Wagen, die Treppe hinauf. Ich läute. Niemand öffnet. Ich wieder hinunter wie ein Wahnsinniger, hole einen Schlosser. Wir sperren die Tür auf. Und? Tot. Ausgestreckt auf dem Boden. Den Hörer noch in der Hand. Selbstmord? Nein. Herzschlag. Das Experiment. Und was wollte er mir sagen? Vielleicht wollte er ihn den Mörder nennen. Seinen und den von Eugen. Sie sagten doch Herzschlag. Der Mörder hat vielerlei Waffen. Auch diese. Aber ich weiß jetzt, wo ich ihn suchen muss. Bevor Sollgrub sich mit ihm eingelassen hat, hat er alles aufgeschrieben, was er schon wusste. Und jetzt müssen wir handeln, Felix. Auch Sie, Baron. Nein, ich bitte Sie nicht, mit mir zu rechnen. Ich habe über den morgigen Tag schon verfügt. Nein, jetzt nicht mehr. Sie verzeihen? Und dieses Glas Wasser? Weg damit. Ins Feuer. Das ist ja ein schreckliches Wetter. Dass es doch auf Beerdigungen immer regnen muss. Da, sehen Sie, total durchgeweicht. Ich werde mich wieder erkälten. Kommen Sie doch mal mit auf einen Cognac, Doktor. Ja, gerne. Ja, ich darf mich dann verabschieden. Sie sind auch eingeladen, Baron. Ja. Meine Schwester wünscht es auch. Auf Waldemar Sollgrub. Bitte sehen Sie es nicht als Pietätlosigkeit, aber wenigstens ist er nicht umsonst gestorben. Dank seiner Vorarbeiten können wir jetzt dem Spuk ein Ende bereiten. Wusste der Herr Al-Barachi eigentlich, was für einen mörderischen Gast er in seiner Wohnung beherbergte? Ich hatte nicht den Eindruck. Seine Besucher haben ihm ja nie gesagt, was sie wirklich wollten. Der junge Maler kam, um ein rares Gemälde zu kopieren, Eugen Bischof, unter dem Vorwand, alte Stiche zu suchen, und die Apothekerin kam wiederum mit einer Empfehlung von Eugen. Ist es denkbar, dass vor diesen Opfern noch andere in die Falle gegangen sind? Das wissen wir nicht. Jedenfalls wird jetzt diese Serie mysteriöser Selbstmorde aufhören. Denn in wenigen Minuten werden wir ihm gegenüberstehen, der sie auf dem Gewissen hat. Wie viel haben Sie dem Herrn Al-Barachi zahlen müssen, damit er ihn uns überlässt? Reden wir nicht davon. Aber das war uns die Aufklärung der Sache wert. Haben Sie das italienische Wörterbuch? Ja, liegt bereit. Haben Sie das gehört? Was denn, Baron? Ach so, ja, natürlich, man hat geläutet. Das sind Sie. Na ja, kommen Sie. Aber Vorsicht, Vorsicht, Leute. Langsam die Treppe auftragen. Bitte vorsichtig. Unterschätzen Sie nicht sein Gewicht. Das Monstrum. Tja, in der Tat. Ich habe schon lange kein so großes Buch mehr gesehen. sera trovai nella bottega il mio maestro che discorreva con Messer Donato Salimbeni da Siena. Darf ich umblättern? Nicht so schnell, Felix. Ich habe nicht Ihre Italienischkenntnisse. Ich bin noch nicht so weit. Und die Handschrift ist sehr schwer zu lesen. Ist allerdings kein Wunder niedergeschrieben. 1532. Das ist merkwürdig. Da schreibt jemand einen Augenzeugenbericht in ein fertiges Buch. Auf die leeren Rückseiten eines Kartenwerks. Also ich fasse die erste Seite nochmal zusammen. Der Erzähler berichtet, wie er als Lehrling zu dem Maler Giovan Simone Chigi kommt. Später bekannt als der Meister des jüngsten Tages. Mhm. Ein recht unerfreulicher Charakter, wie es scheint. Eines Abends erhalten sie Besuch von einem Dr. Salimbeni, weit gereist und sehr erfahren in der Laborantenkunst. Mhm. Also, die nächste Seite. Quando era Giovane creai molte opere stupende. Stupende, ja, der alte Maler klagt darüber, dass er nicht mehr so erfolgreich ist wie früher. Der Dr. Salimbeni... Halt, langsam, das ist interessant. In meiner Jugend hatte ich die Kraft der Gesichte. Heute ist auch mein inneres Auge trüb geworden und mir will nichts Rechtes mehr gelingen. Giovan Simone, was ihr die Kraft der Gesichte nennt, kann ich euch wiedergeben. Ich kann sie sogar in solchen erwecken, die sie nie besessen. Messer Salimbeni. Man weiß in der ganzen Stadt, dass ihr euch geheimer Künste und Fertigkeiten rühmt, aber wenn ihr sie anwenden sollt, habt ihr immer Ausflüchte zu haben. Ihr sollt meine Kunst kennenlernen, aber nicht heute. Doch wisset, dass es ein stürmisches Meer voll Gefahren ist, auf das ihr euch wagt. Recht habt ihr. Ich muss wohl Vorsicht üben. Jedermann weiß, dass ich einen schlimmen Feind in euch habe. Ich darf euch nicht vertrauen. Es ist wahr. Und wozu es verschweigen? Es steht eine Sache zwischen uns. Ihr hattet einen Streit mit Gino, meiner Schwester Gemahl. Ihr habt ihn gedroht. Einige Tage darauf fand man ihn tot auf dem Wege, der zum Kloster der Servi-Brüder führt. Und das Dolchmesser stach ihm zwischen Hals und Nacken. Er hatte viele Feinde. Und geschehene Dinge haben ein Ende. Wisset, dass geschehene Dinge niemals ein Ende haben. Und der es getan hat, möge der Gerechtigkeit Gottes gewärtig sein. Und ich sage euch, ich war an jedem Abend in meinem Hause und malte den Heiligen Abend mit dem Buch und dem Land Freunde. Wir haben mich dort gesehen. So ist es gewesen, so war mir Gott gnädig sein möge am Tag des Gerichts. Der Dolch aber, Giovan Simone, einen ähnlichen sah ich in eurem Besitz. Ja, was mit dir, du? Was? Allein da! Diese Seite ist zu Ende. Darf ich umblättern? Ja. Alla Vigilia della Festa Simone Giuda. Das Wörterbuch bitte. Dr. Salimbeni kommt also wieder, um sein Versprechen wahrzumachen. Er bringt Kräuter und Spezereien mit. Welche? Wird welche? Nicht erwähnt. Noi andamo per la via Chiara e sul Ponte Rifredi. Sie verlassen die Stadt und kommen auf ein freies Feld. Der Arzt lässt den Lehrling ein Feuer entzünden und wirft das Räucherwerk hinein. Er heißt den Maler in einen magischen Kreis um das Feuer treten. Vermutlich, um den Rauch einzuatmen. Was seht ihr nun, Giovan Simone? Ich sehe den Fluss und die Türme der Stadt. Jetzt läuft ein Hase über die Wiesen. Oh, Wunder! Er ist gesattelt und gezäumt. Ihr werdet, denke ich, heute noch mehr dergleichen sehen. Das ist kein Hase. Das ist ein Ziegenbock. Es ist ein morgenländisches Tier, das die wunderlichsten Sprünge vollführt. Ah, sieh da, mein Nachbar, der Goldschmied. Sonderbar. Seid ihr nicht vor einem Jahr gestorben? Meister Castoldo, Er sieht mich nicht. Ah! Was seht ihr nun? Was seht ihr, Giovanni Simone? Ich sehe zackige Klüfte und Schluchten und ich sehe einen Felsen, schwarz von Farbe und frei in der Luft schweben. Das ist das Tal Josaphat. Und der schwarze Fels ist Gottes Thron. Hör dir, wir sind nicht allein. Es sind Tausende und Abertausende Ritter und Ratsherren und reichgeschmückte Frauen, die recken die Arme empor und weinen und wehklagen. Sie klagen um das, was gewesen ist. Sie weinen, weil sie verdammt sind. Er ruft meinen Namen ein. Weh mir. Die Dämonen der Hölle, sie greifen nach mir, sie kommen von allen Seiten. Die Luft ist erfüllt von ihnen. Zurück! Mörder! Mörder! Ohne die Furcht des allmächtigen Gottes. Steh und bekenne deine Tat! Oh, dieses grauenvolle Licht am Himmel. Prometenrot! Oh. Darf ich umblättern? Ja, ja. Wollen Sie weiterlesen? Era una vista suaventevole. Der Maler ist drauf und dran, sich auf der Flucht vor seinen Angstvisionen in den nahegelegenen Steinbruch zu stürzen. Sein Lehrling bittet den Dr. Salimbeni, ihm zu helfen, und der, das ist merkwürdig, ich lese vor, der hob die Faust und traf den Meister mitten in die Stirn, dass er wie tot zu Boden stürzte. Aber mit diesem Schlag war er aus der Gewalt seiner Gesichte erlöst. Sie rauchen, Baron? Zigaretten? Es sind echte türkische. Ist die Geschichte nun zu Ende? Nein, hier geht es noch weiter. Der Schüler erzählt, wie er seinen Meister wiedertrifft im Kloster der seraphischen Brüder von den sieben Schmerzen. Da sah ich einen Mönch, der stand auf einem Gerüst. Und es währte eine Weile, bis ich meinen gewesenen Meister wiedererkannte. Er ist verstörten Sinnes, sagte der Prior, aber wahrhaftig groß in seinem Werk. Wir nennen ihn den Meister des jüngsten Tages. Denn er malt nur dieses eine, immer wieder. Und sich selbst malt er in den feurigen Pfuhl zu den Verdammten. Das war das Letzte, was ich von meinem Meister zu berichten weiß. Aber das Geheimnis seiner Kunst habe ich im Gedächtnis bewahrt. Und ich setze es hierher für solche, die glauben, dass sie starken und sicheren Gemütes sind. Nimm Kormentil, in Branntwein gezogen, und von diesem drei Teile. Gib sodann... Weiter, weiter. Ja, das ist alles. Das Manuskript bricht hier ab. Ja, möglich. Das ist der wichtigste Teil des Berichts. Es kommt nichts mehr. Nur noch Landkarten, spanische Provinzen. Die Rückseiten sind unbeschrieben. Sehen Sie doch selbst. Aber die Zusammensetzung der Droge. Woher hat Eugen Bischof sie gekannt? Da fehlt ein Blatt. Hier zwischen Asturien und den beiden Kastilien. Da müsste... Das herausgeschnitten. Mit einem stumpfen Messer. Solgrub. Das ist Solgrub gewesen. Nach ihm sollte niemand mehr das Experiment ausführen. Er hat die letzte Seite vernichtet. Er hat dem Monstrum den Giftzahn gezogen, bevor er starb. Felix, was tun Sie denn? Ich schneide auch die anderen Blätter mit dem Bericht heraus. Ins Feuer damit. Ach, das schöne alte Buch. Die Rezeptur ist verloren. Die Geschichte ist zu Ende. Vielleicht werden wir Chemiker sie eines Tages wieder entdecken. Aber jetzt, Baron, Ihre Streichhölzer? Bitte, bitte. Danke. Ja. Kein Mörder. Keine Rache. Kein jüngstes Gericht. Meine Pfeife neben dem toten Eugen ist ein wertloses Indiz. Er hat sie damals selber in dem Pavillon mitgenommen, weil er versuchen wollte. Je länger ich darüber nachdenke, die Physiologie des Gehirns, man könnte etwas lernen aus dieser Geschichte. Denn es haben doch alle Opfer, der Maler, Eugen, das junge Mädchen, eine außerordentliche Beflügelung der Fantasie gesucht für künstlerisches Schaffen. Das war der Köder für eine tödliche Falle. Er sieht nämlich ganz so aus, als wäre der Sitz der Fantasie zugleich der Sitz der Furcht. Natürlich, es ist doch eine ganz alltägliche Beobachtung. Am furchtlosesten ist oft der dumpfe, fantasielose Mensch. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie auch Menschen der Gegenwart so eine tödliche Angst vor der Vision des jüngsten Gerichtes entwickeln konnten, die diese Droge offenbar hervorruft. Solgrub zum Beispiel war noch viel weniger gläubig als Eugen. Auch dafür, mein lieber Felix, habe ich schon eine Theorie. Das jüngste Gericht, gut. Aber wofür steht das denn? Ein Mensch des Mittelalters von dem Furcht. Ist schief. Nach ungefähr einer Minute Störungen des perspektivischen Sehens. Das war fast zu erwarten. Was für ein Glück, dass niemand die Pfeife untersucht und gesäubert hat. Alles ist an seinem Platz geblieben. Zweite Minute. Keine weiteren außergewöhnlichen optischen Wahrnehmungen. Dafür akustische Halluzinationen. Ich höre meine eigene Stimme, obwohl ich nicht spreche. Und exotische Musik. Es mischt sich mit dem Glockenspiel draußen. Chinesisch vielleicht? Jedenfalls Erinnerungsstücke aus mir selbst. Aber neu zusammengesetzt. Na, hoffentlich reicht dieser Rest, den der Eugen übrig gelassen hat für das Experiment. Künstler, da Künstler. Auf der Suche nach Inspiration, aber wenn Sie dann einmal einer fremdartigen Wahrnehmung begegnen, geraten Sie gleich in Panik. Ich dagegen? Ja. Aber beispielsweise auch wieder so ein Erinnerungsstück aus dem Wohnhaus des Herrn Al-Barachi. Ja, man muss sich immer nur im Klaren sein, dass es Wahnvorstellungen sind. Dann kann ja gar nichts passieren, gar nichts. Aha. Noch eine Halluzination. Es könnte auch wirklich ein Zeitungsverkäufer sein. Man müsste nur Pavillon verlassen und die Straße hinaus und da. Aber da müsste man ja aufstehen, ne? Die Müdigkeit. Oh. Jetzt spüre ich doch etwas. Ja, auffallend ist sie. Diese Müdigkeit, diese Sehnsucht nach einem langen und tiefen Schlaf. Oh Gott. Das wird den Dr. Baschke sehr amüsieren, wenn wir ihm das erzählen. Gottfried Freiherr von Jos. Ah! Kavallerieoffizier. Seit wann hier? Und war schon da, bevor ich hier anfing. Nervenzusammenbruch. Mutmaßlich nach andauernder Einnahme medizinischer Drogen. Erblich belastet? Mhm. Von beiden Elternteilen. Hatte wohl schon immer Schwierigkeiten, zwischen Wahn und Wirklichkeit zu unterscheiden. Ausgebrochen ist das Leiden, als man ihn beschuldigte, den Gatten seiner ehemaligen Geliebten in den Selbstmord getrieben zu haben. Na, seither. Sie sehen es ja selbst. Ist er überhaupt ansprechbar? Nur gelegentlich. Phasen von erstaunlicher Klarheit wechseln mit Tobsuchtsanfällen. Haben Sie schon mit kalten Tauchbädern versucht? Ja, ja. Es ist immer noch ein probates Mittel. Ja. Alles. Schocks durch heftige Bewegung, dann die neuen Methoden. Vorsicht, Kollege, er fliegt! Wo ist denn der Wärter? Schnell! Verfolgt! Wärter! Nein, ihr fangt mich nicht. Nie wieder. Ja, da ist er! Wenn die Mauer kommt, dann weg! Ah, da! Pass ihn! Halt! Bleiben Sie stehen! Teufel! Hat er den Revolver hier? Ja, so entwaffnen Sie ihn doch! Nein. Ihr sperrt mich nicht mehr ein. Nein. Warum? Wir sind es doch. Er hört uns nicht, Doktor. Das grauenvolle Licht, dieser Lärm. Halten Sie seine Hand fest. Er will sich umbringen. Nein! Zurück! Geht es zurück! So geht das nicht. Lassen Sie mich. Geben Sie Acht, Doktor, er fällt. Es ist alles in Ordnung. Sie wissen doch, wer ich bin. Wo? In der Villa Bischof natürlich, im Pavillon. Geben Sie mir einen Puls. Es wird schon wieder. Die Pfeife. Mit dem Rest der Droge, die Eugen Bischof. Doktor, ich habe... Nicht schon wieder aufregen. Das genügt für heute. Wissen Sie, dass Sie Dina ihr Leben verdankt? Sie hat Sie zum Pavillon hinübergehen sehen und uns darauf aufmerksam gemacht. Dina? Ja, wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Sie hatten den Revolver schon an der Schläfe. Sie haben sich gewehrt wie ein Wahnsinniger. Wenn Felix nicht die Idee gehabt hätte, ihn mitten auf die Stirn zu schlagen, zwischen die Augen. Natürlich. Der Faustschlag des Dr. Salimbeni. Sie müssen eine schlimme Angstvorstellung gehabt haben. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Solgrub als letztes gesehen hat. Unter dem Einfluss der Droge. Da begegnet man wohl dem, was man am meisten fürchtet. Für den einen sind es 500 Tote an einer Starkstromleitung. Und für den anderen ist es der... Von Josch. Doktor, eigentlich bin ich ja schon tot. Na, so schnell geht das nun auch wieder nicht. Ihre körperliche Konstitution, Baron, ganz erstaunlich. Ich meine den zweiten Schuss. Den geheimnisvollen zweiten Schuss, den Eugen abgefeuert hat. Seine größte Angst war es, Dina zu verlieren. Auf das Trugbild des Mannes, von dem er glaubte, er wolle sie ihm nehmen. Darauf hat Eugen geschossen, bevor er sich selbst... Doktor, hören Sie mir überhaupt zu? Aber sicher, Baron. Ruhe, eine Kur vielleicht. Das wäre das Beste. Sie hätten recht, Doktor. Die gemeinsame Wurzel von Fantasie und Furcht. Aber ich glaube, es gibt noch etwas anderes, das die Fantasie beflügeln kann. Ich denke, der Herr Baron wird jetzt gehen wollen. Felix! Ich weiß nicht, ich hätte Bedenken in seinem Zustand. Guten Abend, Doktor, und danke für alles. Also, ärztliche Betreuung. Aber ich weiß, Sie hören nicht auf mich. Felix, ich darf mich verabschieden auf... Leb wohl, Dina. Ermordung des Thronfolgers, der Täter verhaftet, extra Ausgabe, Die Bluttat von Sarajevo, Thronfolger Franz Ferdinand und Gemahlin erschossen. Eine extra Ausgabe? Ja, bitte. Danke. Nein, nein, schon gut, der Rest ist für dich. Ja, gib jetzt den Tag, der Herr. Was meint der Herr? Wird es Krieg geben mit Serbien? Einen großen Krieg. Gegen Serbien. Und einen langen Krieg. Dank der Mithilfe unserer Chemiker und Ingenieure. Wird der Herr auch dabei sein? Ich werde dabei sein. Gottfried Freiherr von Josch ist zu Beginn des Weltkrieges als Freiwilliger an die Front gegangen und wenige Monate später gefallen. In der Satteltasche seines Pferdes fanden sich die Papiere, in denen er über die Ereignisse des Sommers 1914 berichtet. Auf seine Art. Denn nach einem realen Anfang biegt seine Erzählung von dem Moment an, da ich ihm im Pavillon den Beweis seiner Schuld vor Augen hielt, mit einer jähen Wendung ins Fantastische ab. In Wahrheit hat die Affäre mit einer ehrengerichtlichen Verurteilung des Freiherrn von Josch ihren Abschluss gefunden. Welchen Zweck er mit seiner Darstellung verfolgte, vor wem er sich damit zu rechtfertigen glaubte. Leo Perutz, der Meister des jüngsten Tages, Teil 2. Bearbeitung Marina Dietz. Es sprachen Gottfried, Freiherr von Josch, Michael Heltau, Waldemar Sohlgrub, Kurt Sowinetz, Dr. Gorski, Heinz Moog, Felix, Paulus Manka, Eugen Bischoff, Erich Auer. In weiteren Rollen Michael Keller, Jaromir Borek, Gerhard Steffen und andere. Komposition Peter Zwetkow. Regie Götz Fritsch. Produktion Bayerischer Rundfunk und ORF 1988.